Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 2, Dresden, 17. Juni 1788. In 14 Tagen geht's nun ins Karlsbad. Sophie ist bei uns, und wir warten nur auf Antwort von ihrem Bruder, um sie mitzunehmen. Landrentmeister Weiß wird mit uns reisen ohne seine Frau, und in dessen Halbchaise fährt wechselsweise eins von uns. Sophie ist ein liebes Geschöpf, wirklich schöne weibliche Natur. Weder Göschen noch Matheson waren ihrer wert, keiner von beiden hat ihren wahren Gehalt zu schätzen gewußt. Es wird ihr schwer, ihr Herz von G loszureißen, sie fesselt sich nicht leicht, aber ihre Anhänglichkeit ist fest. Huberts Adresse ist Frankfurt am Main, abzugeben bei Herrn Johann Ludwig Willemeer. Er ist in Koblenz gewesen, wo es ihm gefallen hat. Wie es scheint, findet er sich in seine Lage und fühlt sich nicht dadurch niedergedrückt. K.